SWR 2 lesenswert. Fortsetzung folgt. Heute beginnen wir mit einem neuen Roman in Fortsetzung folgt. Nachts unter der steinernen Brücke von Leo Perutz, gelesen in 25 Folgen von Felix von Manteuffel. Nachts unter der steinernen Brücke gilt heute als das Meisterwerk von Leo Perutz und es ist auch sein erfolgreichster Roman. Leo Perutz, der 1882 in Prag geboren wurde und mit 17 Jahren nach Wien übersiedelte, hat ihn 1924 begonnen. Ort der Handlung ist das Prag des 16. Jahrhunderts, die goldene Stadt, in der Rudolf II., Kaiser des Heiligen Römischen Reichs, residiert und in deren Judenstadt der reiche Mordechai Meisel lebt. Ein weiterer historisch verbürgter Protagonist ist der Rabbi Löw, der der Legende nach als der Erschaffer des Golem, eines aus Lehm gebildeten Lebewesens, gilt. Aus diesen historischen Fakten, volksläufigen Sagen und jüdischen Legenden webt Perutz eine zeitlose Geschichte über eine untergegangene Welt. Die 15 Novellen, aus denen sein Roman besteht, sind dabei nicht chronologisch geordnet. Sie stehen als abgeschlossene Episoden nebeneinander und es bleibt dem Leser oder der Leserin, beziehungsweise bei uns natürlich dem Hörer oder der Hörerin, überlassen, sie in die Romanhandlung einzuordnen. Bis einem das gelingt, tappt man ähnlich im Dunkeln wie der hohe Rabbi Löw, der das Rätsel lösen muss, welche Tat Gott so erzürnt hat, dass er die Pest über die Judenstadt schickte. Begonnen hat Leo Perutz seinen Roman, wie gesagt, schon 1924, doch beendet hat er ihn erst 4 Jahrzehnte später im palästinensischen Exil. Dazwischen liegen die Jahre des Nationalsozialismus und die Vernichtung der europäischen Juden und ihrer Lebensstätten. Nachts unter den steinernen Brücken ist so auch das Zeugnis einer Epoche, die im letzten Jahrhundert unwiderruflich zu Ende ging. Leo Perutz erzählt davon mit melancholisch gefärbtem Humor. Zumuten wollte sein Stammverleger Paul Schollnay diesen Roman den Deutschen und Österreichern trotzdem nicht. Er lehnte 1952 eine Veröffentlichung ab, da er nicht glaubte, Zitat, das Buch mit Erfolg bei der gegenwärtigen Einstellung der Leser in Deutschland und Österreich herausbringen zu können. Zitat Ende. Ein Jahr später erschien der Roman zum Glück dann aber doch, zunächst in der Frankfurter Verlagsanstalt, inzwischen wird er aber beim Schollnay Verlag verlegt. Es liest Felix von Manteuffel, Regie Ulrich Lampen. Die Pest in der Judenstadt. Im Herbst des Jahres 1589, als in der Prager Judenstadt das große Kindersterben wütete, gingen zwei armselige Spaßmacher, ergraute Männer, die davon ihr Leben fristeten, dass sie bei den Hochzeiten die Gäste belustigten, durch die Belelesgasse, die vom Nikolausplatz zum Judenfriedhof führte. Es dunkelte. Sie waren schwach vor Hunger, beide, denn seit 2 Tagen hatten sie nicht viel mehr als ein paar Bissen Brot gegessen. Die Zeiten waren schlimm für Spaßmacher, denn in diesen Tagen, da der Zorn Gottes über die unschuldigen Kinder gekommen war, gab es keine Hochzeiten und keine Freudenfeste in der Judenstadt. Der eine von den beiden, Koppelbär, hatte schon eine Woche vorher seinen zottigen Pelz, indem er als wildes Tier verkleidet seine drolligen Sprünge machte, zum Geldverleiher Markus Koprischewi getragen. Der andere, Jäckelenarr, hatte seine silbernen Schellen verpfändet. Jetzt besaßen sie nichts als ihre Kleider und ihre Schuhe. Und Jäckelenarr hatte auch noch seine Geige. Für die wollte der Pfandleiher nichts geben. Sie gingen langsam, denn noch war es nicht völlig dunkel geworden. Und sie wollten nicht gesehen werden, wenn sie den Friedhof betraten. So viele Jahre hindurch hatten sie sich mit ehrlicher Arbeit das Brot für alle Tage und den Bedarf des Sabbat verdient. Und nun stand es so mit ihnen, dass sie des Nachts auf den Grabsteinen nach Kupferpfennigen suchen mussten, die die frommen Besucher des Friedhofes bisweilen für die Armen zurückließen. Als sie an das Ende der Belelesgasse gekommen waren und die Friedhofsmauer zu ihrer Linken sahen, blieb Jäckelenarr stehen und deutete auf die Tür des Flickschusters Gerschon Chalel. »Sicherlich«, sagte er, »ist des Schusters Blümchen noch wach. Ich will ihr aufspielen das Lied »Sechs Jahre erst zähl ich, das Herz ist mir fröhlich«. So wird sie zur Tür herauskommen und auf der Gasse tanzen.«